Der philosophische Egoist von Friedrich von Schiller. Hast du den Säugling gesehen, der unbewusst noch der Liebe, die ihn wärmet und wiegt, schlafend von Arme zu Arm wandert, bis bei der Leidenschaft Ruf der Jüngling erwachet und des Bewusstseins Blitz dämmernd die Welt ihm erhellt? Hast du die Mutter gesehen, wenn sie süßen Schlummer dem Liebling kauft mit dem eigenen Schlaf und für das Träumende sorgt, mit dem eigenen Leben ernährt die zitternde Flamme und mit der Sorge selbst sich für die Sorge belohnt? Und du lästerst die große Natur, die, bald Kind und bald Mutter, jetzt empfänget, jetzt gibt, nur durch Bedürfnis besteht? Selbst genügsam willst du dem schönen Ring dich entziehen, der Geschöpf an Geschöpf reiht in vertraulichem Bund? Willst du, Armer, stehen allein und allein durch dich selber, wenn durch der Kräftetausch selbst das Unendliche steht?